Kundgabe 6295. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.06.1955. Entwicklung von Erde und Mensch. Voll vertrauend könnet ihr zu mir kommen mit allen Fragen, die euch bewegen. Denn immer werde ich sie euch beantworten, wie es für euch dienlich ist. Ihr fasset jedoch nur ein beschränktes Maß von Wissen. Doch was ich euch vermittle, genügt, um euch einen Einblick zu gewähren in meinen ewigen Heilsplan. Es genügt auch, um anderen Menschen gegenüber aufklärend und belehrend tätig zu sein und um euch selbst meine Liebe, Weisheit und Allmacht zu offenbaren. Und ich erhöhe dieses Wissen, je weiter ihr selbst fortschreitet, je mehr ihr aufnahmefähig seid für Licht und Kraft aus mir. Denn mein Ziel ist, dass ihr vollkommen werdet, wie ihr es uranfänglich gewesen seid. Und dazu gehört auch tiefste Erkenntnis, ein umfassendes Wissen um mein Walten und Wirken, um meine Wesenheit und um euer Ziel. Endlos lange Zeiten habt ihr Menschen gebraucht, um aus der Tiefe euch zu entwickeln, zu jener Höhe, die ein Menschsein gestattet. Und endlos lange Zeit war daher nötig, in der sich diese Entwicklung bis hinauf zum Menschen vollzogen hat, weil sich alles in einer gesetzmäßigen Ordnung nur entwickeln konnte zur Höhe, weil nicht beliebig Entwicklungsphasen übergangen werden konnten, sondern nach meinem ewigen Heilsplan jene Entwicklungsphasen abliefen und diese Aufwärtsentwicklung auch die entsprechenden Schöpfungen benötigte, die als Vorzeit euch zum Begriff geworden ist. Der menschliche Forschungsdrang versucht zwar, zahlenmäßig Berechnungen aufzustellen über die Dauer jener Vorzeit. Doch es gelingt ihm dies nur ganz beschränkt, denn es sind Ewigkeiten, in denen die langsame Aufwärtsentwicklung des Geistigen sowie also auch das Entstehen der Schöpfung vor sich ging, die ihr nun als Mensch erschauen könnet. Es waren endlos lange Zeiträume, für die das Wort Ewigkeiten die rechte Bezeichnung ist. Der Zeitbegriff aber begann erst, als das Geschöpf Mensch von mir ins Dasein gerufen wurde. Denn zuvor waren die Lebewesen nicht vernunftbegabt in dem Maße, dass sie selbstständig denken und folgern konnten, dass sie also bewusst lebten und für sie die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fasslich wurden. Erst das Wesen, das mit Verstand und freiem Willen ausgestattet war, kann als Mensch bezeichnet werden, das in einem Maß denkfähig war, um sich nun eine gewisse Erkenntnis aneignen zu können und dieser Erkenntnis gemäß nun zu leben. Und von dieser Zeit an kann also von der bewussten Entwicklung zur Höhe gesprochen werden, wo dem einst Gefallenen die Möglichkeit gegeben war, endgültig zu mir zurückzukehren. Die Erschaffung des ersten Menschen war der Beginn einer Erlösungsepoche, wo der freie Wille den Ausschlag gibt. Nicht mein Wille, wie in jener Vorzeit, wo alles sich im Mussgesetz vollzieht und eine Aufwärtsentwicklung unwiderruflich zur Folge haben musste. Und nun bewegt euch die Frage, wie lange Zeit schon der Mensch die Erde belebt, wobei ihr immer nur den vernunftbegabten, über sich selbst frei bestimmenden Menschen meint, als dessen Nachkommen ihr selbst euch ansehet. Der erste Mensch, der die volle Verantwortung für sein Handeln und Denken tragen konnte, war Adam. Wenngleich menschenähnliche Wesen schon vor Adam in allen Teilen der Erde vertreten waren, die instinktmäßig schon vieles ausführten, wozu menschliches Denken vermutet wird, die aber doch noch getrieben waren durch geistige Intelligenzen, die also auch dem zur Höhe strebenden Geistigen zur Hülle dienten und nun im Musszustand ausführten, was zur Entwicklung der Schöpfung Erde als Aufenthalt für den dereinstigen Menschen nötig war. Es waren Menschenarten, deren Instinkte und Triebhaftigkeiten überaus stark durchbrachen und die doch nicht dafür verantwortlich gemacht werden konnten, weil auch sie dazu beitrugen, dass immer wieder Geistiges frei wurde und sich neu verkörpern konnte, weil alles nur dazu diente, für den Menschen ein Gebiet herzurichten, das tauglich war zum Ablegen der letzten Willensprobe. Jenem menschenähnlichen Wesen also waren wohl körperlich schon stark jener Form verwandt, die ich für den Menschen Adam bereithielt, als für die gefallenen Urgeister die Zeit gekommen war, wo ihnen der freie Wille zurückgegeben wurde, um sich nun endgültig aus der Form erlösen zu können. Immer wieder gab die Vorschöpfung Geistiges frei, und immer wieder schritt die Entwicklung dessen fort, dass im gebundenen Zustand die ganze Entstehung der Erde gleichsam gefördert hatte. Und es kam für dieses Geistige auch die Zeit, da es sich frei entscheiden sollte. Und dies war der Beginn der Erlösungsepochen, die für euch Menschen Bedeutung haben, weil nun der freie Wille und der Verstand genützt werden konnten und also das Wesen ein bewusstes Leben führt. Der Beginn dieser Epoche liegt auch schon endlos weit zurück, so dass ihr Menschen keine Berechnung darüber mehr anstellen könnet. Doch durch meinen Willen euch die wichtigsten Epochen mit ihren Geschehen bekannt geblieben sind, die ihr zwar in euch übersichtliche Zeiträume verteilt, dies aber völlig belanglos ist für eure eigene Entwicklung. Doch die endlose Zahl der gefallenen Geister macht eine endlos lange Zeit der Aufwärtsentwicklung nötig, weshalb ihr die Vorzeit zu schätzen nicht mehr fähig seid, wie aber auch die Verkörperung als Mensch in so zahllosem Umfang stattfinden muss, dass dazu Ewigkeiten erforderlich sind. Und es wird euch Menschen nicht möglich sein, forschungsmäßig den Beginn dieser Epoche zu ergründen. Doch immer werdet ihr euch Vorstellungen machen, weil dies in der Natur des Menschen liegt, solange er noch unvollkommen ist, dass er alles begrenzt in seiner Vorstellung, was zurückliegt, niemals aber eine Begrenzung anerkennen will von der Zeit, die vor ihm liegt. Weshalb er also nicht ablehnet, einen Beginn, aber ein Ende ihm unmöglich erscheint. Ersteres aber ist unwichtig. Letzteres jedoch so überaus wichtig, dass der Mensch sein ganzes Augenmerk nur darauf richten sollte, was vor ihm liegt, dass eine Erlösungsepoche ihr Ende findet, wie undenklich viele schon zuvor, dass aber mein Heilsplan von Ewigkeit bestehen bleibt, dass niemals es ein Ende gibt im Sinne des Erlösungswerkes, dass eine endlose Zahl gefallener Geister auch eine endlos lange Zeit zur Rückkehr benötigen, und dass ich immer wieder diesen Geistern die Möglichkeit gebe, aus der tiefsten Tiefe emporzusteigen zum Licht, zu mir, von dem sie einst ihren Ausgang nahmen. Amen.